Ja, sag mal, was ist denn da schon wieder los? Ja, moin zusammen, hier ist der Gal aus dem Podcast-Versuchslabor, hier der Praktikant, wisst ihr schon, ne? Also, ja, lieber Sönke, lieber Marco, ich habe mal ein bisschen auf eure Homepage da rumgeguckt und da habe ich gesehen, da ist irgend so ein Dünnes, der beschwert sich hier über eure Soundqualität. Sag mal, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Ja, was soll das denn? Also, ich bin da ein bisschen fassungslos, aber gut. Ich meine, ich habe mir das jetzt mal angehört. Ich kann das alles gut hören und verstehen und das mit meinen alten, kaputten Ohren sogar. Also, ja, und ich habe auch irgendwie gehört, ihr hättet da auf Facebook auch noch eine Diskussion drüber gehabt. Ach, nee. Liebe Leute, wisst ihr was? Lasst euch doch nicht kirre machen von solchen Sachen hier und, ja. Oh, liebe Zuhörer, jetzt lasst die Jungs doch erstmal ein bisschen abliefern hier, ne? Die haben doch gerade erst angefangen damit, ne? Und, also ich finde das okay, ich mag das, ich mag die Inhalte und das, darum geht es doch, oder? In erster Linie geht es doch mal darum, um das Thema, ob das gut ist und der ganze Rest, ah, der kommt doch von alleine, das wissen wir doch. Wir sind doch alle lange hier im Geschäft hier mit dem Podcast-Zeug, oder? Also, ihr Lieben, macht's weiter so. Ich höre euch unheimlich gerne zu und freue mich schon auf die nächste Folge. Bin gespannt. Immer ich habe ja auch schon mal eine Zeit lang in einem Wohnwagen wohnen müssen, bevor der Chef mich hier aufgenommen hat, ne? Und ja, das ist schon eine tolle Sache, wenn man so sein eigenes Zuhause auf zwei Rädern dabei hat. Ich glaube, viel besser geht das da nicht, ne? Ja, in dem Sinne, mal lieben Gruß hier aus dem Versuchslabor, ne? Macht gut.